Plötzlich herrschte Totenstille. Die aufpeitschende Musik und das schrille Jubelgeschrei waren auf einen Schlag verstummt. Bastian blickte starr vor sich hin, er war bleich geworden. Nun kamen auch die drei Herren Hüsbald, Hykrion und Hydorn gelaufen, sie schienen außerordentlich guter Laune. »Endlich gibt's was für uns zu tun, Herr«, riefen sie durcheinander. »Du lass dich in deiner Festlichkeit gar nicht stören. Wir suchen uns ein paar tüchtige Leute zusammen und ziehen den Rebellen entgegen. Wir werden ihnen eine Lehre erteilen, an die sie noch lange denken sollen.« Unter den anwesenden vielen tausend Geschöpfen Phantasiens waren manche, die ganz und gar nicht zu kriegerischen Handlungen zu gebrauchen waren. Aber die Mehrzahl konnte durchaus mit irgendeiner Waffe umgehen, mit der Keule, dem Schwert, dem Bogen, der Lanze, der Schleuder oder auch einfach mit ihren Zähnen oder Klauen. Diese alle sammelten sich um die drei Herren, die das Heer anführten. Während sie abzogen, blieb Bastian mit der großen Schar der weniger Wehrhaften zurück, um die Zeremonie fortzusetzen. Aber von nun an war er nicht mehr sehr bei der Sache. Immer wieder schweiften seine Augen zum Horizont, den er von seinem Platz aus gut sehen konnte. Riesige Staubwolken, die sich dort erhoben, ließen ihn ahnen, mit welcher Heeresmacht Atreo dort anrückte. »Sei ohne Sorge«, sagte Xayide, die neben Bastian getreten war, »noch haben meine schwarzen Panzerriesen nicht eingegriffen. Sie werden deinen Elfenbeinturm verteidigen, und gegen sie kann niemand aufkommen.« »Außer dir und deinem Schwert.« Einige Stunden später trafen die ersten Schlachtberichte ein. Auf Seiten Atreus kämpfte fast das ganze Volk der Grünhäute, aber auch an die 200 Kentauren, 58 Felsenbeißer, 5 Glücksdrachen, die von Fuchur angeführt wurden, griffen ständig aus der Luft ins Kampfgeschehen ein, darüber hinaus eine Schar von weißen Riesenadlern, die aus dem Schicksalsgebirge herbeigeflogen waren, und sehr viele andere Wesen, sogar Einhörner seien gesichtet worden. Zwar waren sie zahlenmäßig dem Heer, das die Herren Hykrion, Hüsbald und Hydorn anführten, weitaus unterlegen, doch kämpften sie mit solcher Entschlossenheit, dass sie das Heer, das für Bastian stritt, immer weiter zum Elfenbeinturm zurücktrieben. Bastian wollte selbst hinaus, um die Führung seines Heers in die Hand zu nehmen, aber Xayide riet ihm davon ab. »Bedenke, Herr und Meister, dass es sich für deinen neuen Rang als Kaiser Phantasiens nicht schickt, einzugreifen. Überlasse das getrost deinen Getreuen.«